dann presse ich ihn noch und mach dich so Mann. Du weißt doch gar nicht, wie der Kopf dir steht. Schon wird er dir zurechtgerückt und fast abgedreht. Und dann geht es ab in die Wissensfabrik. Anstatt geistig weiter, bleibst du zurück. Der Lehrer ist ein Wisser und kein Therapeut. Und hat für den Menschen dir keine Zeit. Persönlichkeit quetscht man dir aus dem Kopf. Ein Individualist ist ein armer Tropf. Mündiger Staatsbürger wirst du nun, um als echter Demokrat deine Pflicht zu tun. Du selber entscheiden, das kannst du nicht. Das besorgt für dich die herrschende Schicht. Staatskontrolle, Volkskontrolle, vollkommene Gedankenkontrolle. Staatskontrolle, Volkskontrolle, vollkommene Kontrolle. Kontrolle.